Hast du gedrückt? Ja. Na gut, dann los. Ja, ich kann das ja nicht. Früher hat das ja immer irgendwer anders gemacht und jetzt muss ich drücken. Ja, aber du hast wenigstens mehr Erfahrung als ich. Das letzte Mal, wo ich probiert habe, irgendwas mit Podcast zu machen, das ist voll in die Hose gegangen. Wieso? Hör bloß auf. Ja, nee. Das war einfach ein kläglicher Versuch. Man wollte da mal so ein bisschen... Ja, wollte was ausprobieren und das ist komplett in die Hose gegangen. Hab ein Interview mit einer Sockenpuppe gemacht. Mit einer Sockenpuppe? Ja. Es war einfach eine Idee. Ach so. Ja. Und war nicht gut? Nein, es ging komplett in die Hose und irgendwie, man hätte sich echt sparen können, die Zeit. Und, aber die Aufnahme oder so hast du noch? Ja. Kann ich die hören? Muss das sein? Ja, das muss jetzt sein. Na los, dann. Ja, dann such mal raus. Los, da ist es. Und eins, los. Herzlich willkommen bei Dosenradio Detonativ. In unserem Studio begrüßen wir heute Herrn Sockenpuppe, seines Zeichens Bewohner der Grünen Hölle. Ja, hör auf. Bekannten Loglöscher handeln konnte. denn er zweifelte die Korrektheit der sich im fünfstelligen Bereich befindlichen Pfundzahl an. Was bedeutet das für Sie? Sie reden auch nur, um mich zu unterbrechen, oder? Na, dass ich eine neue Art entdeckt hatte, Sie Pfosten. Ich taufte sie Nightlock-Löcher, möglicherweise eine Untergruppe der Spezies Locklöcher. Möglicherweise? Ja, es ist noch zu früh, von einer neuen Art zu sprechen. Gegebenenfalls handelt es sich auch nur um eine Mutation. Das werden künftige Beobachtungen des Umfelds zeigen. Dennoch sollte dieser Fund nicht unterbewertet werden, da eine Einflussnahme auf das Sozialgefüge der Dosensuchwelt nicht ausgeschlossen werden kann. Das heißt, was genau? Dass es Ärger geben kann, Sie Opfer. Ich sehe gerade hier, unsere Sendezeit ist um. Vielen Dank an Herrn Sonnenbubbel für das überaus interessante Gespräch. Ja, ja, hör auf. Es war ein Versuch, hör auf. Warte, ich mach das Ding aus. Ey, das wird nicht besser. Ey. Verabschieden. Na. Dosenradio. Mein Gott, war ein Versuch. Dass das dann so ausuferte, konnte ich ja nicht ahnen, dass ich da so... Okay, nee, das Ganze nicht bringen. Aber wir lassen das drin, ja? Ja. Auf Wunsch auch nochmal extra als Fall. Nee, bitte nicht, ey. Naja. scheint ja recht speziell zu sein. Ja. Ein bisschen aggro. Ja, so im irgendwie hört sich so nach Dialog an. Nee. Ja, aber grundsätzlich diese Locklöscherei und so aus irgendwelchen Befindlichkeiten raus, ja, bin ich ja so ein bisschen mitkonform. Ne? Und ich meine, so man kennt ja auch so die Leute in den Foren, die da immer meinen, sie müssen auf die Kacke hauen. Kannst du den denn nicht hier so vielleicht für irgendwelche Kommentare nehmen oder so? Ich meine, ja, vielleicht geht das ja. Ja, vielleicht, aber wenn dann wirklich... kriegst du eine Frage gestellt und dann die Antwort, die könnte man dann nehmen, weil im Dialog funktioniert das nicht, weil du hast ja gemerkt, er wurde etwas ausfallend. Ich denke da vielleicht an so eine Kolumne, ne? So an so eine Sprachkolumne. Sockenpuppe schreibt oder was? Nee, Sockenpuppe sagt. Ah, ja, okay. Sprachkolumne. Ja. Ja gut, das ist ein Aphorismus, das muss nicht jeder verstehen. Ja. Ja. Ja. Ja. Neulich, wo wir jetzt gerade bei Foren sind, ne? Es ist ja wieder was Neues, also die neue Sau, die durch die Foren getrieben wird. Hast du schon mitbekommen? Nee. Der JR849 hatte eine Twitter-Meldung raus und ich guckte dann mal, so, es war eine Verlinkung aufs Help Center von Groundspeak. Ah ja, doch. Und ja, da steht ja jetzt drin, dass demnächst das HTML in Logs nicht mehr erlaubt ist und die machen da irgendwie sowas anderes, was plattformübergreifend da dann besser darstellbar ist oder so. Ich denke da jetzt an diese ganzen lustigen, bunten Blinke-Dinger, die sich da manche unter ihre Logs pappen, um ihre Logs optisch aufzuwerten, die gar keiner liest. Ja, das Ganze mit den Farben, wenn man da über die Logs drüber scrollt, also da kriegt man schon ein bisschen Augenkrebs. Ja. Es gibt, glaube ich, 8 oder 19 Farben und es muss, jede Farbe muss in dem Log mit drin sein. Naja, wem es gefällt. Ja, super. Testen wir doch mal ein bisschen die Technik. Das nennt sich Atmo. Ach. Atmo. Ja, super. Soll ich einen Staubsauger holen? Das wäre noch was. Aber du probierst ihn aus. Nee lassen wir das. Okay. Nein. Nee, aber letztendlich, uns betrifft es nicht. Wir haben zwar auch so ein Footer mit drin in unseren Logs, wo wir dann auf unseren Blog verweisen. Aber mehr ist da nicht drin, weil wir halt da keinen Sinn drin gesehen haben. Da jeder ist anders, aber wir haben das halt nie benutzt. Deswegen, andere Leute wird es mehr betreffen. Und das wird dann eigentlich dann viel schlimmer für die Cash-Owner. Weiß ich nicht. Also ich, gut, für die, die alten Logs sind ja dann nur so unlesbar. Aber die hat man ja hoffentlich schon gelesen. Ne? Also ich lese mir nicht unbedingt die alten Logs so durch. Und so viel dürfte da auch gar nicht passieren. Ich habe mir das mal angeguckt. Also Links werden in den Logs, denke ich, so genau übernommen, wenn sie als Links so drinstehen. Und viele, es sind eigentlich nur so Sonderformatierungen, die da aufstoßen. Ich denke, dass das wird relativ wenige betreffen. Und da, das ist eigentlich jetzt nur wieder so Hauptsache, wir können uns mal wieder über irgendwas aufregen. Wird wahrscheinlich gar nicht schlecht. Für mich hat es, hoffe ich, einen Vorteil. Es gibt so ein paar Spezialisten. Also ich habe ja ein altes Garmin-Gerät. Ja. Beziehungsweise ich habe auch nicht die neueste Firmware drauf, weil ich habe damals gesagt, ich nehme die Firmware, dass das Ding nicht mehr einfriert, dass ich gerade so den Chirp noch kann. Und weil das alles einwandfrei lief, habe ich die Firmware, die danach kam, nicht mehr benutzt. Wurde der Chirp rausgeschmissen aus der Firmware? Nee, der kam irgendwann rein. Okay. So, und die erste Version, das war glaube ich 4.19, die ging nicht. Und die 4.2, die lief einwandfrei, Gerät fuhr nicht mehr ein, alles war spitze. Weil ich warte immer so mit Firmware-Update, bis irgendwelche Leute sich dann ausgeheult haben. Ne? Also einer probiert es ja immer aus, weil es gerade frisch, dann muss er es natürlich haben. Mhm. Dann kommt das große Weinen, weil wieder irgendetwas hängt. Und wenn du dann nach ein paar Wochen kein Weinen gehört hast, dann kannst du die eigentlich nehmen. Ja. So. Und wie gesagt, bei der 4.2, da kam keine Heulerei und danach irgendwann, da fing es ja wieder an. Und jetzt gibt es ein paar Befehle, also HTML-Befehle, wenn die in so einem Log drinstehen, dann friert die Kiste ein, weil der irgendwie versucht, sich vielleicht mit dem Internet zu verbinden, weiß der Geier was. Mhm. Und und dann kann ich Batterie rausnehmen, bis ich den wieder am Start habe. Das hat dann irgendwann dazu geführt, weil halt einer dieser Cacher hier bei mir im Nahbereich ist, dass ich nur noch ein Log mit runtergeladen habe aufs Gerät. Ne? Also nur das letzte Log, was kam, so in der Hoffnung, dass der da nicht da war, weil ansonsten irgendwann suchst du einen Cache und du kriegst das Listing nicht mehr aufgerufen, weil es halt nicht geht. Ja, das klappt ja hier mal wieder. Das klappt hier überhaupt nicht. Ja. Das ist aus. Ja. Ein Hoch auf die Technik, es ist ja so geil. Ja. Ah, die Sequenz scheint zu Ende zu sein. Ja, herzlich willkommen zurück. Das ist nervig. Also was ist ja, es war klar, das ist garantiert wieder irgend so einer für den Kleinen, der jetzt nicht da ist, weil immer rufen diese nervigen Freunde an. Weißt du, jedes Blach hat heutzutage ein Handy, aber muss über Festnetz angesaugt werden. Ne? Ja. Regt mich ohne Ende auf. Tja, wir hätten uns doch auf den Balkon setzen sollen, wenn es nicht so arschkalt gewesen ist. Ja. Aber so ist das Leben. Ja, und weil wir ja nicht schneiden wollen, lasse ich das jetzt einfach drin, weil sonst hätte ich die Aufnahme stoppen müssen, dann hätten wir die nacheinander stückeln müssen oder hätten zwei Sequenzen gehabt. Das wäre total kompliziert und ich kann das nicht mit Technik. Ja, das macht doch gar nichts. Hey. Gut. Ich komme gerade wieder runter. Alles cool. Na gut, wenn du das sagst. Wo waren wir? Bei meinem Garmin. So. Genau. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass genau das demjenigen den virtuellen Lockhals bricht, der jetzt kommt der, für den der Anruf gewesen wäre. Das ist ja super heute. Ja. Wieder ein kleines Zwischenspiel. Ding, ding, ding, ding, ding. Ja, das könnte doch eventuell ein paar Sekunden mehr dauern. Poh. Ja. Unglaublich. Wir hätten es ja fast in einem durchgeschafft. Ja, nee, aber also, nee. Da, ja, sorry, muss mal doch mal schneiden. Und aber das war ja so klar, ne? Wie gesagt, draußen auf dem Balkon wäre die Welt in Ordnung gewesen und hier ist sie es eben nicht. Jetzt habe ich auch total den Faden verloren und eigentlich habe ich auch gar keine Lust mehr. Ach komm, das ist doof. Nimm einfach ein neues da, Thema. Ja, da freue ich mich. Also da hätte ich echt so, auf dem Hochsitz hatte die Probleme nicht. Egal, neues Thema. Hast du denn noch was? Hast du einen Themenzettel? Ja. Ja, du hast einen Themenzettel. Was hast du denn auf deinem Themenzettel? Ja, also ich hätte da zum Beispiel jetzt bei mir selber draufstehen. Thema Kolbenklemmer. Kolbenklemmer. Ja, da war ich ja die letzten Male nicht. Ja, und leider wirst du da auch nicht mehr hinfahren können. Ja, habe ich schon gehört. Ja, am 2. Januar war das kurzfristig anberaumte Abschiedsevent. Ja, wusste ich nicht. Ja, wir haben auch natürlich, also am 2. Januar war es, ich war, Silvester war ich dann nochmal bei Bauhaus. Bei Bauhaus traf ich auf einen Geocacher und der meinte so, und, bist du auch da? Ich so, bei was? Ja, Abschiedsevent von Kolbenklemmer. Ich so, müssen wir mal gucken. Ja, und dann hin und her, dann war ja Silvester, dann war Neujahr und irgendwie am 2. Januar fiel's dann nochmal so ein und ja, war natürlich ja, danke voll. Fürs Bescheid sagen, ne? Ja. Ja, hatte ich ja auch schon an anderer Stelle. Aber gut, man muss entschuldigend dazu sagen, also Kolbenklemmer, original, also ein richtiges Event mit Punkt, immer total überlaufen und konntest du knicken, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Event ohne Punkt war immer sehr, sehr schön. Hätte es auch Spaß gemacht, aber beim letzten wäre ich auch mal zu so einem Vollevent gekommen. So, weißt du, mit Punkt und allem, weil aus Sentimentalitätsgründen vielleicht. Aber mir hat ja keiner Bescheid gesagt. Ne, du nicht. Der Herr, ne, mit der tollen Locke nicht. Ja. Und die Leute, die, ne, nicht. Und eigentlich überhaupt keiner. So, na gut, so sind sie. Ja. Ne? Ja gut, aber mit dem 31. Kolbenklemmer von netten Leuten war dann das Ende erreicht. Gab dann für die Wirtin, für die Petra, gab es dann ein Abschieds-T-Shirt. Da hat die sich nochmal was einfallen lassen. Und zwar hatte er alle 31 Stammtische mit den Teilnehmerzahlen für auf dem Rücken nochmal fertig gemacht. Und war halt dann alles sehr tränenreich. Zudem war es dann aber auch sehr anstrengend, weil war gerade 2. Januar und bis du da durchgekommen bist. Also du kennst es selber, du kommst auf ein Event an und schon an der Tür triffst du die ersten Leute, die du kennst. Und ja, dann kommt man kurz ins Gespräch, sagt mal wenigstens guten Tag. Und dann dauert es ja halt, bis man halt zum Platz kommt. Ich kann mich daran erinnern, dass es ab und zu in seltensten Fällen mal so war. Weil ich in der Regel immer viel zu früh da bin und dann müssen die anderen eigentlich immer an sich selbst vorbei, um mal bis zu mir zu kommen. Ja, gut, okay. Weil ich sitze ja dann da schon, habe die Heizung angemacht und so. Das war jetzt in Wipperfürth. Wir waren jetzt letztens in Wipperfürth. Ja. Das war eine Location, die ja außergewöhnlich im Sinne von da waren wir noch nie. Mhm. So, und ja, bist du dann hoch aufs Dach gegangen, also quasi, ne, so, es war so unterm Dach. Und Heizung waren alle aus und wir waren da, dann habe ich da oben erstmal warm gemacht und so, weil war ja schick, bis dann die ersten kamen. Aber Owner war schon da. Was? Der Owner vom Event war schon da. Nö, der kam dann auch erst später. Also ist mir meistens vor, oder weißt du doch auch, das ist ähnlich wie in Wiel. Ja, in Wiel bist du auch dann eine Stunde voll, wobei, naja, da ist zumindest mal der Geocacher, dem die Lokation gehört, ja, dann immer schon mal da. Und das ist ja dann auch gut, bis auch wieder auf weniger Ausnahmefälle, ne? Wenn er mal in Urlaub ist. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hm. Ja. Ja, Events, genau. Aber das war dann halt, erschwerend kam dann halt, es war der 2. Januar, ja, Jahreswechsel. Und da musste man natürlich dann, ja, dann ging das Ganze am frohes, 2. Januar? Ja, wie doof, da gab es ja gar kein Souvenir. Das gab es doch nur am 30., am 31. und am 1. Ja, das haben doch die meisten sich geholt. Also die Events in der Umgebung, die waren alle sehr, sehr, sehr gut besucht. Also da haben die Leute dann, wir waren in Krefeld mit dabei, haben uns das Ganze angeschaut und es war, ja, man konnte sehen, es waren nicht nur die üblichen Besucher vom Event dabei, sondern du hast halt auch viele unbekannte Gesichter, die dann halt schnell zum Logbuch gerannt sind, ihren Stempel, ihren Eintrag da gemacht haben und danach waren sie eigentlich schon so ziemlich wieder weg. Muss man eigentlich, wenn man auf ein Event geht, wo es ein Souvenir gibt, sich im Logbuch verewigen, damit man das Souvenir bekommt? Oder ist das Logbuch da auch obsolet? Ist auch obsolet. Es gelten dieselben Guidelines wie... Das war ja, das ist nur so, da ist der Beweis, dass ich wirklich da war. Ja, aber also letztes Jahr, jetzt darf man ja schon sagen, letztes Jahr war halt das Schöne, es gibt in Hennef vom Jensilein gibt es das Glühwein-Event. Und jedes Jahr ist das ein Running Gag vor Ort, weil nicht nur die Alteingesessenen kommen dahin, sondern auch Jungcacher. Und die sind es halt gewohnt, wenn sie dann halt schon ein oder zwei Events besucht haben, dass dort das Logbuch ausliegt. Und die liefen dann halt so rum und guckten und suchten nach dem Logbuch. Und irgendwann landeten sie dann halt auch beim Owner. Und dann stellten sie ganz entsetzt fest, es gibt kein Logbuch. Denn der Jens Lein, der legt einfach auf seinem Glühwein-Event kein Logbuch raus, weil ist ja keine Pflicht. Er sagt ganz einfach, der da ist und das dann loggen will, der loggt es dann halt. Entweder ist er ehrlich oder er ist nicht ehrlich. Ja, okay. Ist auch in Ordnung. Ja. Das erinnert mich an so ein, ich weiß gar nicht, wo wir da waren. Ging dann aus Logbuch rum, habe ich mich dann eingetragen und irgendwann stellte man dann fest, das war gar nicht das Logbuch vom Event. Das war irgend so ein anderes. Weil das Logbuch vom Event, das kam dann später auch nochmal rum. Also ich weiß nicht, wo ich mich da reingeschrieben hatte, aber es war auf jeden Fall kein Event-Logbuch. Ja, habe ich dann auch gedacht, so, ups. Hast du mal zufällig auf die Seiten geguckt, ob da verdammt viele Stempel drin waren? Weil im Moment, nee. Im Moment gehen... Letterbox-Bücher rum, oder? Nee, das sind also halt China-Kladde mit einem TB draufgeklebt und dann sollen die Leute ihre Stempel da rein. Und die, also das erste habe ich so vor gut 2 Jahren mal gesehen. Da war das was, ach ja, ist eine nette Idee, kann man ja mal machen. Und in der letzten Zeit, also ist es halt so, dass die Dinger immer vermehrt auf den Events dann auftauchen. Naja, jeder hat seinen Stempel dabei und dann wandern diese Dinger dann halt mit rum. Mhm. Aber letztendlich für uns ist es mit dem, wir haben ja auch jetzt einige Events jetzt schon veranstaltet und für uns ist es einfach so, wir haben unser Logbuch und schreiben dann auch ganz klar im Listing ein. Liebe Leute, denkt dran, in der Guideline steht es ganz klar drin, ihr müsst nicht loggen. Wenn ihr das Event besucht habt, könnt ihr danach online loggen, ohne dass ihr euch im Logbuch verewigt habt. Für uns ist es halt mehr ein Erinnerungsstück, dass man dann so vielleicht nochmal nachgucken kann, wer war alles da. Vielleicht hat auch jemand einen netten Spruch reingeschrieben, was in der letzten Zeit eher weniger passiert. Wenn ich mich noch daran erinnere, an die Alboramas, also da wäre es günstiger gewesen, wenn wir größere Logbücher gehabt hätten. Warum? Ja, weil die aber man kommt doch super hin. Also gut, größere Logbücher. DIN A4. Das alte ist ja auch nicht voll geworden. Ja gut, hätten wir es weitergemacht, wäre es jetzt aber locker voll. Ja. Aber es war schon immer ein Highlight, wenn wir da gesessen haben, schon vor dem Essen. Wo ist das Logbuch? Ja. Und dann war das Logbuch erstmal so für eine Viertelstunde bei einem Platz blockiert. Und schreib. Und dann haben die Leute ja immer schon geguckt, ist er jetzt fertig? Ja, und ich weiß nicht, teilweise waren das ja 16, 17, 18 Seiten, die dann bei einem einzigen Event dann zusammengekommen sind. Ja, es gibt Leute, die schreiben da viel. Ja. Ich muss es ja zum Glück nur streckenweise vorlesen. Ja. Loglese, war immer sehr, sehr nett. Ja, ich erinnere mich. Auch jetzt schon wieder ein Jahr her, ne? Ja. Ja, ich. Oder? Fast, wann war das letzte? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich glaube, das war irgendwie April oder so. Oder April? Ja, aber also auf jeden Fall war es nicht mehr das im Sommer, weil das im Sommer, das fand dann nicht mehr statt und danach passiert da auch nichts mehr. Ist ja auch egal. Vergangenheit, Thema durch. Ja. Ja, Events. Wo gehst denn du sonst immer hin? Hast du so spezielle Events, wo du regelmäßig hingehst, oder? Ja, also bei uns ist es... Wo ist bei uns? Krefeld. Da haben wir den Stammtisch ohne Punkt. Also in Uerdingen haben die Mühlenleute einen Stammtisch eingerichtet. Der findet regelmäßig statt. Und ja. Ist das mehr so ein, weil ja ohne Punkt, da kannst du ja so quasi einen Türsteher haben, ne? Also Events ohne Punkt sind ja. Man hat ja so öfter die Leute, die dann sagen, ja, aber das ist ja eigentlich nur ein Stammtisch so für uns aus der Region und dann will man vielleicht so Leute aus von woanders gar nicht dabei haben. Und ja, aber die kannst du ja bei Groundspeak, und das ist ja auch sinnvoll, nicht ausschließen, weil so ein Stammtisch oder überhaupt ein Event ist ja für jeden. Richtig. So. Und aber wenn du ein Event ohne Punkt machst, dann hast du ja quasi Hausrecht, es ist kein offizielles Event und dann kannst du ja sagen, so, du kommst hier nicht rein, weißt du? Ja, aber darum, ist das so ein Du kommst hier nicht rein, nein, Event, oder kann nein, da jeder nein, kommen? Nein, da kann jeder kommen. Wieso weiß ich nicht, dass es diesen Stammtisch gibt? Woher weiß ich, wann es den gibt? Gibt es da Infos drüber? Ja, sicher. Du müsstest ja einfach nur bei uns auf die Seite gucken. Im Blog. Bei uns auf die Seite? Ja. Dann, weil und wir haben ja die Kategorie Veranstaltung. Also die Seite, wo ich als Gast jetzt, die meinst du, also die deine, genau, deine Teamseite. So, also die 76.hgl.de, so, genau. So, da steht das. Richtig. Und so, ich sollte mal die Seite lesen, auf der ich ab und zu, ja, ist ja egal. Ja, so, und das ist die einzige Stelle, wo man das findet? Also da ist es auf jeden Fall regelmäßig. Dann steht es bei den Mühlenleuten auch noch im Profil drin. Da stehen zwar nicht die einzelnen Termine. Okay. Bei Groundspeak, da können die Leute nachgucken. Aber im Normalfall haben wir bei uns in den Blog die Sachen mit reingenommen. Wir hatten auch mal die Duisburger mit drin. Aber die sind sich jetzt gerade am neu sortieren. Die haben sich jetzt eine neue Location gesucht. Die haben jetzt wieder mal ein Event Mittpunkt gemacht. Denn die Duisburger Cacher, die treffen sich im Brauhaus Weisung. Also die waren früher in Duisburg Süd und sind jetzt umgezogen nach Duisburg Nord, weil es da ewig Querelen gab. Die Location war nicht schön, das Essen war nicht so prall. Und die sind jetzt wieder umgezogen und haben als Auftakt sozusagen ein Event mit Punkt wieder gemacht. Damit dann alle wissen, wo es ist oder wie es genau, ist. Genau, weil das Problem ist ganz einfach, viele Leute vergessen immer, dass nicht alle bei Facebook sind. Es gibt so viele Facebook-Gruppen, wo dann irgendwie Geocaching Niederrhein, Geocaching Community, Geocaching Krefeld, Geocaching, was weiß ich, Geocaching Duisburg, für alles gibt es Community. Aber nicht alle von den Geocachern haben einen Facebook-Account. Dasselbe wie mit Twitter. Das ist zwar schön, dass die ganzen Informationen über die sozialen Medien gestreut werden, aber wenn das nicht alle benutzen, die sozialen Medien, und wenn dann kriegen die Leute das nicht mit. Und als Ergebnis war es dann halt so, dass dann halt gerade die Duisburger, dass der Stammtisch immer kleiner wurde. Und ja, sie jetzt sozusagen versuchen, das Ganze jetzt wiederzubeleben mit ihrer neuen Location. Wobei da ist auch schon wieder was passiert, wo wir gerade beim Thema Events sind. Wir haben ja Stammtische, wir haben normale Events und überall kannst du das beobachten, dass die Leute, also das Event wird gepublished und innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden, wenn das mit Begrenzung ist, mit Personenzahlbegrenzung, weil es halt zum Beispiel im Restaurant ist oder so weit, ist das Event voll. Alle, ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. So. Und wenn man dann sagt zum Beispiel, das ist ein Event, was dann halt ein oder anderthalb Monate Vorlauf hat, also nicht den Reviewern sozusagen in letzter Minute vor die Füße geworfen wird, sondern richtig schön geplant wird, mit dem Wirt gesprochen wird, eventuell noch eine kleine Karte und so weiter, alles, dass der Owner sich auch drum kümmert. So, und die Owner haben jetzt mittlerweile so oft das Problem, dass das Event innerhalb von kürzester Zeit voll ist und wenn das Event dann wirklich stattfindet, meistens gerade mal am Tag vor dem Event oder am Eventtag selber. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Weil den Leuten dann auf einmal auffällt von wegen, Mist, ich habe da ja einen Will Attend gelockt. Die locken erstmal wild überall Will Attend und dann am Ende, ja, nee. Ach, geht doch. Also bei deinem Meet-Reviewer-Event, da hat doch einer schon Tage vorher Attended gelockt. Ja, da habe ich mir auch Tipps geholt für das Event. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen ausführlicher drauf. Aber da habe ich mir halt genau auch die Tipps geholt von Leuten, die dieses Problem auf andere Weise versuchen zu lösen. Und zwar, die arbeiten viel mit Announcements. Das heißt, dass die Leute, wenn ich ein Announcement schreibe, bekommt jeder ja nochmal eine Mail. Unabhängig, also wenn er ein Will Attend gelockt hat oder wenn er eine Bemerkung gelockt hat, dann kriegt er ja eine Mail. So, dass es den Leuten im Gedächtnis bleibt. Leute, bitte denkt dran, wir haben die Teilnehmerliste aktualisiert. Wenn ihr keine Zeit habt, sagt Bescheid, dass ihr nicht kommt. Damit die Leute, die eventuell auf einer Warteliste draußen sind, die Möglichkeit haben, nachzurücken. Weil, wenn Leute am Tag des Events absagen, da kann ich nicht erwarten von den Leuten, die sich für das Event interessieren, ja, die planen ja auch ihr Wochenende zum Beispiel. So, und dass dann, dass die nur darauf warten, von wegen, dass jetzt da einer absagt, dass sie dann nachrücken können. Und das ist eine Unart. Und das betrifft nicht nur so einen Stammtisch wie in Duisburg, wo wir angefangen hätte das um 18 Uhr. Wir sind aber erst später gekommen, waren wir, ich glaube, um 8:30 sind wir da gekommen. Und dann sind wir in den Raum reingekommen. Es war eigentlich ein schöner Saal, konnte man vernünftig drin sitzen, aber es waren schon 15 Sitzplätze leer. Jetzt kann man gerne sagen, okay, 18 Uhr, die Leute essen was, die Leute unterhalten sich. Nicht alle bleiben so lange. Aber dass gleich so viele Und die hatten, ich habe mir danach das Listing angeguckt, wie viele Absagen die wirklich ganz knapp vor dem Event hatten. Also ist mehr als traurig. Und dann, dass natürlich die Owner dann, also Leute, die auch lange dabei sind, dann irgendwann mal keinen Bock mehr darauf haben, dann mit dem Wirt zu diskutieren, von wegen, hey, du hast mir doch 100 Leute versprochen und am Ende sind nur 50 gekommen. Ja, das ist aber generell ein Problem. Also ein Saal mieten ist ja immer schwierig und macht man halt auch eigentlich eher selten. Eine Absprache mit dem Wirt, okay. Ich habe hier immer das Glück gehabt, dass wir hier eine Lokation haben. Ich meine, das ist auf dem Land, hier im Oberbergischen ist es halt einfach. Ne? Du gehst irgendwo hin. Der Saal wird in der Regel eh nicht groß gefüllt sein am Wochenende, wenn der keine Sonderveranstaltung hat. Also steht für ihn die Bude quasi leer. So, wenn jetzt 10 Leute kommen, dann freut er sich, wenn der 10 Essen verkaufen kann. Wenn 30 kommen, freut er sich auch. Und wenn 60 kommen, ja, dann geht er fast durch die Decke vor lauter Freude, weil das passt da rein und da hast du dann keine Quote zu erfüllen, weil du das vorher nicht abgesprochen hast. Ne? Ich hatte jetzt letztens den Fall gehabt, wir waren auf einem, ja, es war wieder ein Wipperfürther Stammtisch. Aha. Und der Owner hat, und ich dachte, also das ist wirklich, das war halt in einem Ort, relativ kleiner Ort, abseits von, weiß der Geier wo, ne? Also wirklich so im Niemandsland. Ja. Und da waren wir schon mal gewesen und der hat, ich glaube, 2 Säle, einen richtig großen, so mit 2 ewig langen Tischreihen, da kriegst du dann so 50, 60, 70 Leute rein. Und dann hast du einen, ja, ich schätze den mal, da kommst du mit 20, 30 hin. Mhm. So, und wir kamen, so wie das eben immer ist, waren eine Viertelstunde vorher da. Und normalerweise, wenn du dann essen willst oder so, machst du ja auch schon mal eine halbe bis eine Stunde vorher. Dann hast du gegessen, bevor überhaupt das Event anfängt. Das heißt, du hast früh dein Essen, du bist mit allem durch und kannst danach quatschen, musst dich um nichts mehr kümmern. Richtig. So, jetzt waren wir eine Viertelstunde vorher da und kamen schon nicht mal in den Saal. Weil die mussten ja noch aufräumen, da waren ja noch welche drin. So, dann sind, konnten wir dann reingehen und wurden in den großen Saal geführt. Und ich hatte vorher noch geguckt, also es hatten sich 28 Leute angemeldet oder so. Und komm da in diesen Saal, wo du da locker, weiß ich nicht, ich habe es jetzt auch nicht mehr so vom geistigen Auge, vielleicht passen auch nur 60 rein, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, so, wir da rein und ist das vielleicht ein Irrtum, weil sonst waren wir doch immer da in diesem Kleinen, so mit Blick auf die Straße und nee, das ist schon so richtig. Und der Owner, der hat da, weiß ich nicht, wie viele gemeldet und so viel kommen aber nicht. Ja, doch, hat er. Ja gut, dann saßen wir da. Die haben für 2 Tischreihen Kerzen angemacht und es war eingedeckt und bla, also hier so mit Besteck war da, ja. und hier Servietten aufgestellt und alles super. Ja, und dann saßen wir dann da so und haben eine Drittel Tischreihe von einer Tischreihe belegt mit den Leuten, die da waren. So, weißt du, Riesensaal, ja. Und nichts los, ne? Und das ist natürlich dann bitter. Ja. Auch wenn so ein Wirt sich dann vielleicht was anderes vorstellt. Deswegen, gut, wir hatten, wenn ich jetzt erinnern kann, wir haben ja dieses Oberbergische Land und Umzutreffen, ne? Ja. Also Grundintention war ja damals so, wir kriegen die Siegerländer und hier die Kölner und so, alle irgendwo zwischendrin auch mal zusammen. Und als wir das erste Event gemacht hatten, hatten wir so gedacht, ja, 30 Leute kriegen wir vielleicht, das haben wir so mit dem Wirt klar gemacht, aber okay, der ganze Saal, der wäre für uns gewesen, alles kein Problem. Und dann haben sich ja um die 80 Leute angemeldet. Mhm. Und die kamen dann auch. Also das war für uns total überraschend. Das ist jetzt Jahre her. So, und dann ist der Sven ja ausgestiegen aus der Sache. Und eigentlich hätte ich es auch sterben lassen, weil Dresden 2 in der Form gab es ja dann nicht mehr. Aber gut, die Wieler, die haben dann gesagt, also nee, und ist ja eigentlich so doch sehr etabliert und irgendwo auch kultig, weil war halt das Erste, was in Wiel überhaupt gab und bla. Ja, lassen wir es dann doch weiterführen. Und dann habe ich halt mit dem Rallye-Driver zusammen dann jetzt die Durstigen 2 als Account und ja, ja nun. Ne? Und halt so, aber beim letzten Mal war der Saal auch nur halb gefüllt und dieses Mal, also am 30. ist das, haben sich bis jetzt 20 Leute angemeldet. Okay, da kommt jetzt hier noch meine Familie dazu, also wir sind jetzt hier bei 24, vielleicht kommt noch der ein oder andere so. Aber es ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also man merkt schon, außer jetzt in Biel selber beim Stammtisch, es ist rückläufig. Ja. Und ist dem wohl auch geschuldet, dass es halt sehr viele Events gibt. Ne? Also Events gibt es ja ohne Ende. Aber wie ist das jetzt hier gerade bei, bei so einem Traditionsevent wie Umzug? Wenn die Leute da zusagen, dann sind das schon die Leute, die dann auch wirklich dann auch kommen. Da sind also wenig Leute mit dabei. Also klar, Absagen, jedem kann immer mal was dazwischen kommen. Ja. Aber außerdem ist das auch gefährlich, weil das ist halt immer das letzte Wochenende so im Januar. Und da hatten wir also schon richtig Schnee. Ne? Also ja. Es gibt auch Leute beispielsweise hier aus der Region Köln, die übernachten da. Ne? Weil du kannst halt an der Lokation auch übernachten, da kannst du auch Zimmer bekommen. Okay. Und die pennen dann da. Oh. Das hatten die damals, ich glaube, beim ersten oder zweiten Mal schon gemacht. Finde ich sehr lustig. Und die waren, ich glaube, letzte Mal und vorletzte Mal waren die gar nicht dabei. Und für dieses Mal haben sie sich wieder angemeldet. Finde ich sehr schön. Und dann, ja. Und auch der Sven hat sich wieder angemeldet. Der kommt diesmal auch. Also nach Jahren ist er mal wieder dabei. Finde ich auch super. Ja. Also da freue ich mich. Ja. Ja gut, aber wie gesagt, wenn, du hast es ja selber gesagt mit den vielen Events. Wenn das draußen irgendwo ist, dann ist das alles gar kein Problem. Wenn du keine Personenzahl drauf hast, ja, dann ist es ja für dich als Owner, ja, wenn die Leute dann kommen, dann freust du dich. Und wenn sie nicht kommen, ja, du kannst es nicht ändern. Aber halt, man hat doch noch immer Muffensausen, wenn man dann sagt zum Beispiel, also der Wirt erklärt sich bereit, du kriegst den ganzen Laden. Die sagen, die machen für dich den ganzen Laden auf und man ist so ein bisschen unter sich. Und dann nur so wenig Leute kommen, das ist natürlich dann immer blöd, weil der Wirt wird sich dann dementsprechend das nächste Mal vielleicht auch überlegen, wenn einer von den Geocachern anfragt, wir möchten gerne ein Event veranstalten und das auch alles mit den besten Vorsätzen und so weiter. Und er sagt dann, ich möchte gerne, und am Ende sagt der Wirt dann, also nehmt es mir nicht übel, aber wir haben das schon mal hier probiert und das ist voll in die Hose gegangen, ihr müsst euch leider, also ihr könnt gerne kommen, aber wir werden halt nicht den Laden für euch reservieren. Ihr kriegt da eure Ecke, ihr könnt euch da, also der Wirt wird nicht sagen, nein, ihr könnt, dürft hier nicht mehr rein. Ja, klar. Der möchte ja auch Umsatz machen. Aber diese, so ein bisschen Exklusivität ist vielleicht das falsche Wort, aber so, dass man ein bisschen Raum hat, das kann man dann vergessen. Wir haben halt das Glück gehabt, dass beim Krefeld Meets Reviewer wir A mit den Announcements gearbeitet haben, das heißt, die Leute waren stetig informiert. Ich habe auch dann mir immer die Arbeit gemacht und habe die Teilnehmerliste aktualisiert, wenn Leute abgesagt haben. Das war auch, dass Leute dann nochmal später auf mich zukamen. Ja, ich hatte ja ein Will Attend gelockt, aber dann habe ich dann nach 2 Tagen festgestellt, der Termin passt doch nicht. Und dann sage ich so, ist alles gut. Das Event war gerade mal eine Woche draußen, ja. Und wir hatten einen Vorlauf, lass mich nicht lügen, von mehr als 2,5 Monate hatten wir Vorlauf. Dann ist das noch gar kein Problem. Wenn die Leute sich verklickt haben, weil sie irgendwie eine Überschneidung haben, da habe ich doch überhaupt gar kein Problem. Es ist genug Zeit, dass Leute von der Warteliste oder Leute, die sich, wenn das Event noch nicht voll ist, dass sie ja ganz normal nachrutschen. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich habe hingegen nur das Problem mit den Leuten, die dann halt diese Plätze blockieren. Wie gesagt, alles ausgeklammert von wegen, jemand wird krank, das kann immer passieren, jemand muss länger arbeiten und so weiter. Es war ein Freitag, als das Event stattfand, was viele Leute vergessen. Es gibt Leute, die freitags auch noch arbeiten. Echt jetzt? Ja, es gab bis jetzt nur Gerüchte, aber es gibt jetzt auch den Nachweis. Dass Leute dann halt, haben wir auch Nachrichten bekommen, ist das okay, wenn wir später kommen? Sag ich, natürlich ist das okay, wenn ihr später kommt. Wenn wir es wissen und so weiter, dann kann man damit ja arbeiten. Und am Ende war es dann so, wir hatten 70 Plätze in dem Restaurant belegt, also reserviert. Und am Ende waren wir, glaube ich, 65. Ach, ist okay. Ja, also Glück gehabt, weil wir hatten dann am Ende dann genug Nachrücker. Gerade an dem Eventtag wachten auf einmal die Duisburger auf. Die sind dann noch nachgerückt. Ja, wir kommen vorbei. Und wir waren nicht überfüllt. Aber es war auch nicht so, dass wir dann mit viel weniger Leuten da waren, als gemeldet waren. Also es hat gut geklappt. Musstest du noch putzen? Nee, war ein Gag, ja. Ja. Ja, die ist schon lustig. Also so wenn die Anspannung weg ist, dann ist sie ja sehr. Ja, die Magdalena ist das. Aber wenn sie Anspannung hat, dann ist das nicht mehr so. Ja. Sie möchte halt, dass sich alle wohlfühlen und dann. Ja. Habe ich. Ja. Ich hatte nur gekekst, dass du vor mir Essen hattest, obwohl du nach mir bestellt hattest, aber okay. Ja, man muss ja auch mal gönnen können, ne? Apropos ja. gönnen können. Ja, Souvenirs kriegen wir jetzt ja wieder, ne? Ja. Demnächst. Zwei Stück, ganz genau. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, also wir sind ja jetzt lange noch dabei, wir haben uns damals vor 4 Jahren haben uns das Leap Day Souvenir geholt. Ja. Da waren wir noch nicht mal ein Jahr mit dabei beim Geocachen. Und da gab es halt am 29.02.2012 gab es das Souvenir und da haben wir von damals noch Team Fridolin mitten in der Nacht um 2.29 Uhr bei Sinalco auf dem Parkplatz gestanden im Spurregen. Wir waren nicht die Einzigen, die so bekloppt waren. Waren rund 120 Leute da und haben dann halt für das Event plus die paar Dosen, die wir dann noch mitgenommen haben, haben wir das Souvenir gekriegt. Dieses Mal ist aber anders. Dieses Mal kriegst du einmal für den 29. selber, kriegst du ein Souvenir und einmal noch irgendwie davor. Ich hatte das jetzt. Nee, wenn du an diesem Wochenende noch einen Cash machst, das ist ja so ein längeres Wochenende, okay. Bis zu dem, wenn du da noch einen Cash machst, dann kriegst du dafür auch eins. Also du kannst zwei kriegen. Also das heißt aber, wenn ich am 29. ein Event besuche und dann einen Cash besuche, dann habe ich beide gleich in einem Schlag. Möglicherweise. Okay. Das sind immer so Sachen, das weiß bestimmt der JR849, den musst du mal fragen. Also der steht total auf diese... Sorry, ja. Musste sein. Der steht total auf Souvenirs. War ein Scherz. Ja. So, lassen wir das Thema wechseln. Ja. Genau. Challenges? Oh, ja. Wie ist deine Prognose? Also erstmal bei Challenges muss ich ganz klar sagen, als letztes Jahr im Mai die Nachricht kam, April? Ja gut, bis es dann richtig durchgeschlagen ist, war schon Anfang Mai. Wieso? Die Heulerei, die fing doch schon, ich meine, auf dem 10-Jährigen an. Auf dem 15-Jährigen. Ein 15-Jähriger war Ende April, Anfang Mai. Egal. Lass uns ja nicht über ein paar Tage streiten, aber für mich war es in dem Moment war es erstmal schön. Kann ich ganz klar so sagen, weil die Challenges haben sich dahingehend weiterentwickelt, wie als wir angefangen haben, 2011, gab es ja noch diese Challenges. Dafür gab es ja nochmal so extra Punkte. Küss einen Frosch. Genau. Ah. Ja, diese Challenges, die sind ja gestorben. Weil Retenance. Ja, weil die Leute es einfach maßlos übertrieben haben. Mhm. Es musste immer höher, immer weiter. Frösche wurden zu Tode geküsst. Jetzt werden übrigens wieder welche Froschzäune aufgebaut hier und Leute Kröten über die Straße getragen und so. Das kommt jetzt wieder. Ja, aber ein paar Tage haben wir noch Zeit, solange Schnee liegt, oder? Sagen wir es mal so. Also solange die eingefroren sind, hüpfen die nicht weg. Da kannst du die besser aufsammeln und rübertragen, weil sonst hüpfen sie mal aus dem Eimer und das ist total doof. Ja. Und dann stehen wieder diese unbeleuchteten, unbeflaggten, unbewarnbesteten Leute irgendwo auf einer Sülztalstraße, wo die Leute dann wie die Irren durchgeknallt kommen und da werden dann keine Kröten überfahren, sondern Krötenträger oder so. Das ist jedes Jahr dasselbe. Naja. Aber warten wir es ab. Ja gut, so. Aber auf jeden Fall hatten sich die Challenges ja dahingehend, also das heißt die Cash-Challenges, auch über die Zeit dahingehend entwickelt. Das heißt, es hat nicht mehr gereicht, dass die 366 voll war und eine volle 81er war. Nein, du musstest, das kann ja jeder machen, wie er will, aber irgendwo die Challenge, fünfmal die 81 voll und dazu noch irgendwie in jedem Bundesland noch was gecached haben. Also du musst mindestens 10 Caches in jedem Bundesland haben und so weiter. Das hat immer weitere Auswüchse genommen. Und irgendwann habe ich es nicht mehr verstanden. Und als dann die Nachricht kam von wegen, wir pausieren mit den Challenge-Caches, da dachte ich erstmal so im ersten Moment, ja, dann hoffentlich kommen die auch nicht wieder. So war meine Idee. Weil ich kann ja, wenn die Leute einen T5er machen und immer höher, immer weiter und so weiter, dann ist das davon gibt es nicht so viele Caches. Von diesen Challenge-Caches hingegen, ja, das sind ja meistens dann als Raterhaken, die werden überall hingelegt und eventuell sogar an Stellen, wo es eine schöne Aussicht gibt. Wir erinnern uns, wenn du etwa eine schöne Aussicht hast, leg doch da einen Cache hin. wenn du möchtest. Um den Leuten diese schöne Aussicht zu zeigen. Um dann zu sagen, von wegen... Kirchenspitze, Empire State Building, Space Needle in Seattle. Ey, überall schöne Aussicht. Hochsitz vielleicht. Ja. Jagdliche Einrichtung. Der Jäger ist sauer, aber scheißegal, schöne Aussicht. Ja, aber die überall liegen diese Challenges, die nur ein sehr, sehr kleiner Teil erfüllen kann. Apropos, weißt du, dass ich nur noch ein paar Souvenirs brauche, dann kann ich so eine Challenge loggen. 75 Souvenirs, hey! Okay, aber jetzt ernsthaft, ne? Ja, klar. Mit den letzten Jahren, dass du immer noch keine 75 Souvenirs zusammen hast. Wo soll ich denn die herhaben? 31 Tage im August. Sieben. Was? Ja, es gab vor 3 Jahren. Ja, ich erinnere mich. Deswegen war ich trotzdem nicht jeden Tag im August und habe hier den Spack gemacht. Ja, hättest du aber, du hättest ich das. Hätte ich damals gewusst, was ich heute war. Nein. Ja. Aber es ist ja, irgendwann habe ich mir die Mühe gemacht und habe mal gezählt und dann dachte ich so, hey, du erfüllst es ja fast. Ja, gut. Aber also, wir werden jetzt mal sehen. Hast du dich denn bei dieser Umfrage beteiligt? Ja. Und was hast du geschrieben? Mach weg. Ja. Ganz klar, nein, nicht einfach nur blind einfach geklickt von wegen alles scheiße, alles Mist, sondern schon darauf geachtet von wegen die Frage wirklich durchgelesen und dann dementsprechend gab es halt auch Punkte bei dieser ganzen Geschichte, wo ich gesagt habe, nee, das wäre jetzt Blödsinn da jetzt zu sagen, absoluter Schwachsinn oder trifft absolut zu, sondern da war es dann irgendwas dazwischen und das habe ich dann dementsprechend noch rausgefüllt. Und was glaubst du, was wird jetzt passieren? So prognosemäßig? Prognosemäßig glaube ich, sie kommen wieder, aber nicht in der alten Form. Ich persönlich denke, sie kommen wieder. Vielleicht werden ja noch die Regeln ein bisschen angepasst. Mhm. Ich denke mal, das war der Sinn der Umfrage. Oder nicht angepasst, vielleicht eher präzisiert. So. Und dann wird sich die gepflegte Community überlegen, wie man die dann auch wieder irgendwie in schneller, höher, weiter umgehen, aushebeln, umbasteln kann, auslegen kann. Es ist ja also, es gibt ja keiner, der so schön Regeln auslegen kann wie die Community, ne? Ja. Also, das sind ja Regelausleger vor dem Herrn. So, und ich denke, es wird dann irgendwann jetzt erstmal so ein bisschen brav abgehen und dann wird man wieder ausloten und dann wird das wieder und dann irgendwann sterben sie doch. Die ja. In, oder sie kommen auf so eine Alternativplattform wie Waymarken. Kann man Challenges, das passt nicht richtig zu Waymarken, aber ist egal, weißt du, irgendwo da auch hin und am besten keinen Punkt. Ja, aber ja, die Schwaben haben es ja jetzt gezeigt, dass es auch anders geht. Grundsätzlich ist ja so, erstmal, dass der Raterhaken wird missbraucht für diese Challenge. Weil es ist ja so, der Cache liegt an den Koordinaten. Und das Icon wird ja eigentlich missbraucht, so ein bisschen. Warum? Weil es ja eigentlich nur ein Tradi ist. Ist eigentlich nur ein Tradi und die Schwaben haben genau das jetzt gemacht. Da gibt es, ich weiß jetzt nicht, wo ich das gelesen habe, aber es war auf jeden Fall so, dass die dort ein Tradi ausgelegt haben, der wirklich so geratet war von der Terrain und von der Schwierigkeit, so wie der Cache da war. Ich glaube, da kam nicht mehr draus als ein D2 T1,5. Und im Listing war dann sozusagen die Challenge drin. Loggen durfte den Cache jeder, aber jeder, der die Challenge erfüllt hat, der wurde dann im Listing sozusagen eingetragen. Da gab es sowas ähnliches wie eine Top 10. Wenn die unbedingt dieses höher, schneller, weiter haben möchten, ja, und sich damit profilieren wollen, Dann wurde das in dem Listing dann der Erste, der dann diese Challenge erfüllt hat und diesen Cache gelockt hat, war Cacher XY. Dann wird noch ein Datum dazu geschrieben und so weiter. Auf jeden Fall fällt dann dieses ganze T5, D5 und so weiter, diese ganzen hohen Wertungen. Weil, ja, es ist ein Aufwand, die 366 voll zu machen. Aber du kannst die 366 kannst du voll machen mit T1, D1. So, und daraus dann einen D5er Cache zu machen, es geht so ein bisschen an dem Thema vorbei. Ja. Ist ja ähnlich wie mit Events. Um wieder dahin zu kommen. Es gibt ja viele T5-Events. Was bitte ist an einem... Gut, ein T5-Event kann ich vielleicht noch verstehen. In dem Moment, in dem ich sage, okay, wenn das jetzt auf der Basisstation vom Mount Everest stattfindet, Da kommst du so einfach nicht hin. Richtig. Das wäre vielleicht noch machbar. Aber ein D5-Event, bitte. Ja. Die Event-Location ist ja da, wo sie steht. Richtig. So. Du musst keine Rätsel lösen, um das Event loggen zu können. Du musst ja einfach nur da gewesen sein. Wir haben aber früher auch den Fehler gemacht. Wir haben, weil wir es nicht besser wussten, haben wir auch den Fehler gemacht. Wir haben unser Stunden-Event in Uerdingen veranstaltet und wir haben gedacht, von wegen mitten in der Nacht, es war wirklich saumäßig, also gerade auch zu der Zeit, war saumäßiges Wetter und die Leute, wenn das Event um 3 Uhr startet, 3 Uhr nachts startet, das ist auch nicht gerade so, dass man da gerade so einen Nachtcache davor machen kann. Die Leute müssen aus dem Bett wieder raus, um das Event zu besuchen. Und da haben wir den Fehler gemacht damals bei den ersten Events, da haben wir auch ziemlich hohe D-Wertungen reingesetzt. Später sind wir dann auch schlauer geworden. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile bei, um wenigstens der Uhrzeit Rechnung zu tragen, glaube ich, haben wir ein D1,5 das letzte Mal gemacht. Mhm. Wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass dann irgendwann, weil wir jetzt eine Location haben, die auch rollstuhltauglich ist, dass wir dann wirklich auch 1-1 machen. Und die, weil wir sehen ja auch, es kommen immer Leute zum Event. Es kann ja, es ist ja anscheinend doch nicht so schwer, sich nachts aus dem Bett rauszurollen. Nö. Ja. Glaubst du, wir langweilen unsere Hörer? Und wer so mit stundenlangen Event? Wer macht denn nichts? Was haben wir denn noch? Ja, aber hast du einen Zettel? Ja, sicher. Ja, was steht denn auf deinem Zettel? Wir haben da noch. Das haben wir. Ah! Weißt du was? Nee. Dadurch, dass wir Eventgänger sind. Wo fährst du denn dieses Jahr hin? Nach Überführt. Ja, nach nicht nur. Wiel. Nein, zu welche großen Events? Weil letztes Jahr war ja, ja ein Giga-Jahr mit 3 Gigas. Ich fahre nach zum Glück auf. Echt? Mhm. Warum? Weil ich es kann. Ah. Aus Gründen. Dann fahre ich nach der Vulkane. Und mit Koblenz? Ich fahre nach Koblenz. Ah. Weil Koblenz und nach der Vulkane sind für mich Tagestouren. Ja. Glück auf, wollte meine Holde helfen. Das heißt, das ganze Wochenende wollte er hinfahren? Möglicherweise. Ich weiß das noch nicht so, wie sie das davor hat. Okay. Gut, vielleicht gibt es ja auch diesen Code zum Fotografieren. Keine Ahnung. dann ist die ja eh sehr speziell beschäftigt. Ja, also das auf jeden Fall, weil das ist hier so näher. Ich hatte mal an Schweiz überlegt, aber das kriege ich urlaubstechnisch so nicht mehr hin, weil man muss sich halt überlegen, ich fahre halt doch gerne irgendwann mal in Norden und das ist mir schon sehr wichtig, ja. Weil Norden ist für mich, ja, also denke ich mal, wird es dabei bleiben. Ob ich jetzt noch eine Tagestour nach Stade mache, keine Ahnung. Und Stade ist was? Das ist ja jetzt auch hier Lady Sotheby's Schloss an der Schnickschnack. Ja. Die sind, da haben wir auch einen Mega-Status geknackt. Ja. So, also das war ja, das hat ja der D-Buddy in seinem Schweigende Mehrheit Podcast-Keller, die haben das ja ziemlich verwurstet, ne? Mhm. Ob das stattfindet, nicht stattfindet, vielleicht stattfindet, doch statt, jetzt findet es ja statt. Jetzt weiß man es ja. Also. Das heißt, Hamburg kriegt sein erstes Mega. Weiß ich nicht, ob das jetzt Hamburg ist. Es ist ja eigentlich, gehört das noch zu Hamburg? Weiß ich nicht. Keine ist halt Ahnung. An der Elbe, ne? Ja, aber Elbe ist ja auch woanders, keine. Ich weiß nicht. Da, also auf der Landkarte steht Stade und nicht Hamburg, Punkt. Okay. Und ist sonst Ausland für dich ein Thema? Weil letztes Jahr warst du ja auch in Eindhoven. Da warst du ja so mega ja. In den Niederlande. Ist England für dich ein Thema? Weil die haben ja auch Traditions... Ich war noch nie in England. Okay. Und ich möchte irgendwann mit Sicherheit auch mal dahin. Nur England. Da muss das mit den Events ja so sein. So, Event ist von 10 bis 16 Uhr. Und um Punkt 16 Uhr sind aber auch alle weg. Weißt du, das ist so, wie ich das gehört habe. Da ist dann, ne? Dann um 16 Uhr hören die alle auf und dann sind die alle weg. Ja, die, also. So hörte ich das. Das ist bei denen. Vielleicht ist das anders. Auch eine urbane Legende. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber die, bei denen laufen Mega-Events halt anders ab. Also bei denen ist halt drumherum viel mehr. Das, was unsere jetzt so langsam anfangen, das haben wir zum Beispiel letztes Jahr bei der Geox Antike gesehen. Bei Geox Antike war es ja so, die haben ein Eröffnungsevent gehabt. Dann gab es das Picknick, dann gab es das Meet and Greet, dann gab es das Main Event selber, also das Giga selber und am Sonntag sozusagen noch Verabschiedungsevent. Also die haben das ja auch sozusagen die ganze Giga-Woche. Und keine Löwen. Was für Löwen? Bei der Xantike. Nee, nein. Keine Löwen. Nee, das ist voll in die Hose gegangen. Dann gab es... was sind das? Nicht Legionäre, sondern... Gladiatoren. Gladiatoren ohne Blut. Und, oh, du bist gefallen. Ich reiche dir meine Hand und helfe dir auf. Hallo? Ja. Wenn einer unten liegt, ne? Wo gehört das Schwert oder der Speer hinein? Aha, an dem, der unten liegt. Hallo? Definitiv, dann also, wollte nein, Blut sehen. War komplett falsch. So, und dann gab es ja noch pseudosprechende Frösche mit verstellter Stimme. Sage nichts. Ja? Also, wenn das in England auch so ist, weiß ich, warum ich da nicht hin muss. Na, ich glaube nicht. Gut. Arr. Ja. Nein, ich glaube, ich muss einfach ein paar Meter weiter und vielleicht mal in die Highlands fahren. Und ja. Ja, und das Wasser des Lebens kosten in ausgewählten Orten, die mir sehr gefallen werden. Ja, ansonsten würde sich ein Trip nach England ja sowieso nicht lohnen. Also wenn dann muss meine Holde will auch nicht durch den Tunnel. Ja, gut. Aber die will auch nicht auf eine Fähre. Das heißt, da müsste ich wahrscheinlich flattern. Keine Ahnung. Ich, und dann noch einen Linkslenker fahren? Ich weiß nicht, da habe ich kein Problem mit. Okay. Das ist ja... Naja. Also man hat ja früher oft genug ins Lenkrad gegriffen. Also warum soll man das nicht von der Seite machen können? Okay. Meine ersten Schaltversuche hatte ich auf dem Beifahrersitz von meiner Mama damals, als ich klein war. Und dann durfte ich immer schalten. Die sagte jetzt, wenn sie die Kupplung getreten hat und ich habe dann geschaltet. Das heißt, also das müsste ich eigentlich noch können. Mit der linken Hand. Muss man mal gucken. Ja. So. Ja. Ja. Jetzt aber jetzt Events müssen wir durch. Ja, haben wir, ne? Genau. Also noch mehr geht gar nicht. Hast du noch was? Ich? Ja, kein Zettel. Nein. Ich wüsste nicht, was man sich überlegen kann. Ich weiß nicht, hast du einen besonderen Cache noch, über den du reden willst? Hast du irgendwie ein Highlight in letzter Zeit gehabt, wo du jetzt sagst, so, das war's, wobei das ist jetzt... Ich habe jetzt zufällig hier vom Kollegen Jörg, also Deboli, der hat jetzt einen Podcast rausgehauen, da war er alleine unterwegs irgendwie beim Beta-Testen. Okay. Und hat sich ja einen Cache angeguckt, halt als Beta-Tester und hat da so ein bisschen was drüber erzählt und hat auch in Aussicht gestellt, dass jetzt am 5.2. oder so, da haben die wohl ein ganz spezielles Projekt am Start, über das aber nicht geredet werden kann. Also total geheim. Okay. Ja, und deswegen, also jetzt, das klingt so ein bisschen so wie, also er redet über einen Cache, lass uns auch über einen Cache reden. Aber du hast ja eh im Blog dann dieses Cache des Monats. Richtig. Flop des Monats hast du nicht. Nee, noch nicht, weil... Würde ich auch nicht machen, weil man nee. Will ja nicht einen Cash angeben, um ihn schlecht zu machen oder so. Ich meine, das ist ja auch nicht die richtige Intention. Nee, aber über einen Cash zu reden und ihn namentlich nicht zu benennen, auch wenn er vielleicht mal total mies gewesen ist, kann man ja möglicherweise schon. Also Top des Monats, Flop des Monats... Was ist das, was einen vielleicht so besonders berührt hat? Mich hat diesen Monat nichts berührt, ich habe ja nichts gemacht. Ja, gut, wir waren doch recht ausgiebig cachen, weil bei uns steht ja die 2000. Nach fast 5 Jahren kratzen wir jetzt an der 2000. Wow, da hast du dich aber richtig ins Zeug gelegt. 5 Jahre, 2000 Dosen, ey, boah, du bist ja ein Power-Cacher. Ja, und letztes Jahr waren es 159 Dosen, inklusive Lab-Caches. Aber gut, also dieses Jahr... Angeber. Ja, man kann. Also klar, dadurch, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr cachen waren, gibt es ganz klar Top und Flop. Der Top... War der Top... Toppiger als der Flop-Floppiger war oder war der Flop-Floppiger als der Top-Toppiger war? Also du hast nur einen, du darfst nur über eins reden. Ne? Also gut. Du darfst nicht sagen, der war Top und der war Flop, sondern du musst dich entscheiden, rede ich über den Top oder rede ich über den Flop? Dann rede ich eigentlich über einen, der Top angefangen hat und dann am Ende dann doch Flop war. Ah. Und stark anfangen und dann, schwach anfangen, dann stark nachlassen. Gut anfangen und dann schwach nachlassen. Ein schön gestaltetes Rätsel, das war ein Ratehaken. Ah. War schön gestaltet, also nicht nur einfach platt da irgendwas rausgoogeln, sondern auch ein bisschen was mit Kopfanstrengen dabei, ein bisschen rechnen. Und dann hatte man die Koordinate ermittelt. Und ja, der Cache hatte anscheinend schon in der Vergangenheit Probleme gehabt. Da stand schon drin, von wegen ab so und so, bitte neue Formel berechnen. Aha, das heißt also, der Cache wurde schon verlegt. Und ja, ich habe mir den Spaß gemacht, da haben wir dann beide Formeln berechnet und sind dann losgefahren. War auch ein schöner Spaziergang, also das war top. So ein bisschen durch die zwischen den Feldern so langlaufen. Man muss ja nicht immer mit dem Auto an der Dose anhalten und dann ist ja schön, wenn man sich auch mal ein bisschen bewegen kann. Ja. Und dann geguckt und die auf dem Telefon, wir hatten kein Garmin dabei, nur auf dem Telefon, auf der Karte dann drauf geguckt, wo sind denn die beiden Locations. So, und da man gerade so schön am Laufen war, die erste Location angeguckt und haben gesagt, so von wegen die vorige Location, ja, kann man wunderbar hingehen, man hat einen Feldweg, da geht man lang, geht dann zum Final hin, alles wunderbar. Und dann war da ein Zaun und dort war dann halt die Dose versteckt. Und du konntest, weil zwischen dem Zaun und dem Feld, was da war, war noch ein sehr breiter Grünstreifen. Also du hast nichts kaputt gemacht, kein gar nichts, wunderbar. Da wäre schön gewesen, wenn dort die Dose gewesen wäre. War ja die alte Location. Sind wir dann zur zweiten Koordinate gegangen und da war es dann halt, ja, da kam dann der Flop, weil auf der anderen Seite, also es war wieder an einem Zaun und da war aber kein Grünstreifen. Das heißt, der Bauer hatte bis an den Zaun ran gepflügt und dann gibt es ja hier Brombeeren, das ganze Gestrüpp und so weiter, wo du ja nicht richtig durchlaufen kannst. Also rennen die Leute übers Feld. Natürlich. Was aber nicht dürfen. Richtig. Weil ein bestelltes Feld ist ja tabu. Richtig. So, und das war dann halt... das ist Mist. Dann hattest du dich drauf gefreut, so von wegen, alles richtig gemacht, er lässt sich ein bisschen laufen. Gut, es wird wahrscheinlich auch wieder Cacher geben, die das nicht so sehr interessiert, die dann mit dem Auto bis vor die Dose hinfahren. Da können ja Schilder stehen, was wollen. Es gibt ja einige Leute, die sind da merkbefreit. Die ziehen durch. Aber da war es dann halt schade, von wegen schönes Rätsel, auch vom Thema her. Schöner Spaziergang. Ich weiß, der Owner hatte, die erste Location war ja gut, leider war die verbrannt. Aber ist es das dann wert, die Dose an so einer Stelle, wo die Leute dann, selbst wenn die sich die Mühe machen, über die Büsche drüber, also über diese Dornen und so weiter, wenn die dadurch trampeln, also nicht über das Feld trampeln, selbst wenn sie sich die Mühe machen, ja, dann werden das nur Ausnahmefälle sein. Der Großteil wird dann ganz einfach nur über das Feld laufen. Ja, ja gut. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal eine Podcast-Dose legen und zeigen, wie man es richtig macht. Ja, das wird aber dann mehr dein Metier sein. Wieso? Weil wir nur Events veranstalten. Ah, ja, dann werden wir uns jetzt irgendwann vielleicht mal drüber unterhalten müssen, ob wir was wir machen können und wie, und dann legen wir mal eine Dose. Ja. Genau. So ähnlich wie Just FTF oder so. Mal cool. Mal gucken. So, ja, ich glaube, wir haben die Leute heute genug geliked, ne? Genug geärgert. Nur warte. Ja, warte. Warte, ja, was hat denn jetzt da noch? Nee. Ach so. Das ist durch, das ist auch durch. Das Entschuldigung. Ist durch, ne? Ja, dann. Also, ja, und jetzt gucken wir mal. Also, wenn es irgendeinem gefällt, dann braucht man natürlich noch einen Jingle. Ne? Nix. Jeder hat einen Jingle. Nix. Bei uns gibt es keinen Jingle. Bei uns gibt es keinen Hub. Bei uns gibt es kein Tütü. Dann ich muss dann irgendwas machen. Nein. Veto. Also ich guck mal. Du sagst mir, wie viele Leute drauf zugreifen und ich guck mal, also wenn das mehr als, ich setze mir mal eine fiktive Zahl, wenn das mehr sind als sie, dann bereite ich da mal was vor zum nächsten Mal. Ja, das aber können wir dann einspielen. Nicht. Das können wir dann einspielen. Oder wir nehmen da deinen Kumpel da, den du da gemacht hast. Ja, oder überhaupt dein Intro hier von diesem Dosenradio. Nein, bitte nicht. Oh mein. Doch. Drück auf den Knopf, das wird nicht mehr besser. Okay. Tschüss.